einer Stunde wird man euch zu Hilfe kommen. Kastanien hat ein Schifferweib im Schoß. Ihr Mann ist nach Aleppo, führt den Tiger. Cool bleiben, ich komme in Frieden. Darf ich reinkommen? Hübsches Zimmer. Was hier so alles passiert? Er hielt Felix ein in Zeitungspapier eingewickeltes Päckchen hin. Felix nahm es mit unüberwindlicher Unlust. Willst du mein Geschenk nicht aufmachen? Was ist es? Die Asche von Sarah Klein, lass sie nicht wegfliegen. Du hast dich um Sarahs Leiche gekümmert? Die israelische Botschaft wollte nichts damit zu tun haben. Sarah Klein war das Mädchen meines Vetters, eines Lehrers in den besetzten Gebieten. Ich weiß nicht, ob sie dir die Geschichte erzählt hat. Vielleicht hatte sie keine Zeit mehr dazu. Ich weiß, dass du sie auch geliebt hast. Deswegen habe ich dir die Asche gebracht.